Hallo, grüß Hallo, du bist ungeduldig. dich. Ja, ich. Ja, will ich. Meine Güte. Ja, Twitter freut sich gerade, ne? Ja, ist doch schön, hör mal. Der Bartoschek und die Fruvelin in einem Podcast und die Das ist Welt doch ist nicht untergegangen. toll. Toll und treu. Ja, die Frage ist jetzt, wer ist der Troll? Ich befürchte, die Frage geht zu meinen Ungunsten aus. Ich habe da nicht so die Erfahrung mit dem Trollen. Ich kann das nicht so gut. Dachte ich auch nicht, aber mir wird gesagt, das doch. Wie Naja, bin ich denn gut. vom Klang her? Ist das okay Gut, so oder? hervorragend. Ja? Ich schneide dann den Okay. Anfang hier raus, weil dieses Programm ja immer erst aufnimmt, wenn Skype hochfährt, quasi. Ja. Ja, doofes Ding. Also hast du auch quasi hier sowas wie jetzt so. Ach so, du kannst es aber jetzt nicht starten und stoppen, oder was? Nee, also ich kann Pause machen. Du hast Hänger drin. Bin ich das oder bist du das? Warte. Ich dürfte das nicht sein. Also. Du setzt aus. Wenn, hörst du mich denn durchgängig, wenn ich rede? Ja, ich höre dich durchgängig. Alles cool. Okay. Ich auch nicht. Ich muss die Nase noch putzen. Ich habe auch Husten. Ganz furchtbar. Ja, ich bin wieder mal angeschlagen, wie so oft. Und ja. Ja, das geht mir auch so. Ich bin nächste Woche 10 Tage auf einer Veranstaltung und hoffe, ich werde nicht währenddessen krank. Das wäre natürlich blöd. Was machst du eigentlich? Ich studiere ja noch im Master. Genau, das weiß ich. Dann bin ich seit 2 Monaten in der E-Learning-Service-Abteilung der Uni. Also sitze an der Schnittstelle zwischen Informatik und Didaktik. Ich habe da aus Versehen ein ganz cooles Projekt gekriegt, weil ja die BMBF-Fördermittel für qualitätsoffensive Lehre verlängert werden und ich mir da quasi meine Promotionsstelle reinschreiben kann. Also die Oh. Stelle neben der Promotion. Ich würde sagen, es gibt Schlimmeres, oder? Ja, ne? Also man kann in schlimmere Dinge reinraten als in eine Ich denke Promotion. auch. Allerdings, Guck mal, das kann ich hat gut jetzt funktioniert. die Traffic ziehen? Ich habe sonst auch eigentlich alles aus. Ja, das. Dann mache ich das hier mal wieder an. So. Hallo, ich sitze jetzt hier, wie angekündigt, an meinem Rechner und am anderen Ende der Leitung Sebastian Bartoschek. Hallo. Hallo, ich grüße dich. Das Unglaubliche ist passiert. Der Psychologe Sebastian Bartoschek und ich, die Soziologin, sitzen in einem Podcast und die Welt steht noch. Zumindest sieht es Das bis ist jetzt so so aus. geschnitten. Oder du hast es so geschnitten und in Wirklichkeit spreche ich in einem anderen Podcast. Ach so. Das würde Wie man heißt mir du vielleicht sogar eigentlich? zutrauen. Das weiß ich gar nicht. Hast du hier einen Namen? Kann ich dich hier bei deinem Klarnamen nennen? Es ist ja hier alles nicht so einfach in diesem Mit Internet. diesem Internet, ne? Ich habe den Podcast gestartet unter Fruvelin, aber du darfst mich auch Jennifer nennen. Okay, oh, jetzt ist dein Name gefallen. Oh Verdammt. Gott, demnächst kriege ich ja Hassanrufe oder. Heiratsamt. Hi, na, das wird der Lönsch ja hoffentlich zu verhindern wissen. Das geht Ja, ja aber so wir können ja nicht. nicht verhindern, dass jemand für dich anruft. Ja, doch. Ja, Er wie könnte ja denn? rangehen. Dann können Sie ihm Heiratsanträge machen. Ja, wäre das besser? Und Ich schon weiß sind nicht, wir was er dazu psychologisch sagt. näher. Da müsste man erstmal so die gesellschaftlichen Zusammenhänge wahrscheinlich aufdröseln, ne? Wer macht wem warum einen Heiratsantrag? Und so. Uiuiuiui. Und was hat das mit der Bildung zu tun? Ganz, ganz. Und ist das nicht eigentlich Diskriminierung? Nein, aber ist das eigentlich ein ernsthafter Podcast, in dem wir bei dir sind? Ja, ist es. Oh. Macht aber Oh, nichts. dann sollte ich jetzt hier überprüft werden. Wir werden Ja, jetzt seriös. ein Psychologe und eine Soziologin. In Einer einem von beiden hat Podcast. studiert. Ernsthaft. Ja, ich freue mich, heute hier in diesen Dialog treten zu dürfen. So, du hast ja auf jeden Fall studiert Ja. und bist am Familiengericht als Gutachter tätig. Das ist Genau. richtig. Da wird Insofern. man bestellt oder bewirbt man sich da? Das ist eine spannende Frage. Ich weiß gar nicht, wie das formal vorgesehen ist. Also de facto wirst du natürlich bestellt, aber die müssen ja wissen, dass es dich gibt. Und dementsprechend stellt man sich natürlich vor bei Amtsgerichts. und wird dann berufen. Das heißt, du hast dich aktiv dafür entschieden, du möchtest Gutachten für das Familiengericht schreiben. Genau, das war so Anfang letzten Jahres eine sehr bewusste Entscheidung, nachdem ich jetzt seit knapp 10 Jahren in der Jugendhilfe arbeite und sehr viele Gutachten auch gelesen habe und dann auch Gutachten für Jugendämter in kleinerem Umfang erstellt habe, habe ich mir dann gedacht, warum eigentlich nicht? Du kennst die Materie in- und auswendig, du hast alle Seiten von Jugendhilfe erlebt, außer selbst als Jugendlicher jetzt, sage ich mal. Ansonsten hast du alle Seiten erlebt, die man erleben kann. Du bist eigentlich prädestiniert, Gutachter zu werden. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und wenn du so einen Fall bekommst, für den du ein Gutachten schreiben sollst, kannst du den Hörerinnen und Hörern mal darlegen, wie geht das? Kriegst du nur die Akten oder siehst du die Personen oder wie läuft Also das? zuerst kriegst du eine Fallakte zugeschickt, da ist dann so ein Anschreiben drauf, dass du beauftragt bist, eben als Sachverständiger, so heißt es offiziell, und dann wird gesagt, was dir auferlegt wird, in welchem Zeitraum das Gutachten zu erstellen ist. Und dann hast du eben die gesamte Fallakte, eigentlich solltest du die da vorliegen haben, das ist von Gericht zu Gericht ein bisschen unterschiedlich gehandhabt, und dann ist da eben Gerichtsbeschluss. Oh, ich muss einen Juristen fragen. Also, es kann, Disclaimer, es kann sein, dass ich hier juristische Begriffe hier und da falsch verwende. Im Allgemeinen bemühe ich mich da um Korrektheit, aber ich bin nun mal kein Jurist. So, da steht dann also drin in diesem Gerichtsbeschluss, dass ein Gutachter eingesetzt wird und es wird erklärt, welche Frage du zu beantworten hast. Zum Beispiel, welche Sorgerechtsregelung dient dem Kindeswohl des betroffenen Kindes am besten? Ja, und dann Das. machst du dich auf den Weg und arbeitest die Akte durch, überlegst dir, wen du wozu befragen willst, welche Testverfahren du gegebenenfalls bei wem einsetzen willst, und dann begibst du dich auf den Weg. Ich finde es immer so ein bisschen leicht. Diagnostisch-detektivischer Prozess, ne, weil ab und an auch zum Beispiel die Jugendämter unter Kritik geraten und du dann natürlich als zur Neutralität verpflichteter Sachverständiger auch da nachhaken musst und natürlich du dich dann dir raussuchen musst, wer sagt eigentlich am meisten die Wahrheit. Das heißt, du bist da zwischen ganz vielen Stühlen. Also Genau. du hast das Kindeswohl im Blick, aber du hast das Gericht, was Infos von dir haben will und dann noch vielleicht Nein, das Gericht möchte von Erziehungsberechtigte. mir eine Antwort auf die Frage haben. Das Gericht ist ebenso neutral, oder das Gericht ist natürlich neutral, ich bin auch neutral und ich bin in dem Moment nur dem Gericht verpflichtet und sonst niemandem. Ja. Du bist ja, wenn du dich dann mit dem Kindeswohl beschäftigst, relativ nah an der Krise. Also das Wochenthema ist ja Krise. Was ist eine Krise in so einem Fall? Was kann das sein? Hast du schon eine schicke Definition für Krise rausgehauen, oder? Ja, ich habe mich an die Bundeszentrale für politische Bildung gehalten. Das ist eine, die sagen, es ist eine Störung der Normalität. Die beziehen Nee. das ja. Eine Erschütterung der Normalität war auch eine Definition, die ich letztens gehört habe. Aber das ist natürlich soziologisch. Das heißt, ja klar, der persönlichen Normalität, aber die Definition bezieht sich mehr auf Systeme. Also zum Beispiel für Wirtschaftskrise. Und das passt ja nicht so recht auf eine Krise in der Familie, oder? Normalität muss ja, also die Erschütterung Eigentlich der schon. Normalität muss ja nicht immer Krise sein. Nicht-Normalität meinst du? Nicht-Normalität als Krise zu definieren? Oder sagen wir es mal so. Doch, im Allgemeinen bin ich ähnlich wie der Gesetzgeber der Meinung, dass es einen Normalbegriff gibt. Und dieser Normalbegriff auch aufs Kindeswohl gucken. Nicht nur in dem Sinne normal ist, dass er die Mehrheit der Menschen umfasst, das ist ja der klassische Normbegriff, den wir in der Psychologie auch verwenden, sondern dass das Normale auch das Gute ist für ein Kind. Ne, ich rede jetzt nur über nicht, dass das jetzt hier, ich habe mich schon ganz oft mit diesem Normalbegriff in die Messe gesetzt. Nee, ich weiß, Also was du meinst. es geht mir jetzt nur um das Kindeswohl und dann gibt es eben Abweichungen von dieser Norm und ein Teil dieser Abweichungen von der Norm sind nicht kindwohlgefährden und ein anderer Teil, und das sind diejenigen, mit denen ich dann zu tun habe, sind potenziell kindwohlgefährden. Und insofern haben wir es schon mit Krisen zu tun, aber ich, das ist spannend, weil da merke ich richtig den Psychologen und die Soziologin, ich merke meine Unfähigkeit, das hatte ich schon mal, so eine Krise in dem System zu verorten der Familie, sondern ich würde schlicht sagen, das einzelne Kind hat gelitten unter den Handlungen und da, insofern ist das Kind in einer Krisensituation. Das heißt, die Normalität des Kindes ist erschüttert und das Kind befindet sich in einer Krise, nicht die Familie, sondern das Kind. Ja, wobei die Normalität des Kindes natürlich nicht an dem einzelnen Kind gemessen werden kann, das ist interessant, sondern ich würde sagen, wenn ein Kind zum Beispiel seit der Geburt misshandelt wird, dann ist es ja für das Kind normal, misshandelt zu werden. Das stimmt im Sinne von normal als häufigstes Erlebnis, aber es ist eben nicht normal, ein Kind zu misshandeln, und zwar sowohl normativ, also im Sinne eines Werterahmens, als auch in der Häufigkeit. Dementsprechend ist das einzelne Kind abzugleichen an den idealen Bedingungen für ein Kind. Nicht unbedingt an den häufigsten vorkommenden Sachen, sondern es soll abgewogen werden, was wäre für ein Kind gut oder in dem Sinne normal, dass es einer positiven individuellen Entwicklung zuträglich ist und wie weit sind wir eigentlich davon weg. Und dann gibt es der Kindeswohlgefährdung, das ist, wenn wir eine akute Bedrohung des psychischen, emotionalen oder physischen Zustandes des Kindes haben, ne? dann ist sowieso Schicht im Schacht für die Eltern. Aber das ist kein Einzelding, wie viele sich das oft vorstellen, sondern es ist ein sehr großer Graubereich. Ich habe ja, wie gerade schon auf Twitter, ich bin ja auch im Nebenfach Knorr, Soziologie und Psychologie auch belegt, da habe ich gelernt, dass wenn ein Kind in einer bestimmten Entwicklungsphase Stress ausgesetzt ist oder traumatischen Erlebnissen, dass sich in der Gehirnchemie etwas verändert. Würde das bedeuten, dass wenn ein Kind relativ früh in so eine Krisensituation kommt, dass dann die ganze Zeit Kindeswohl gefährdet ist? Oder dass Kindeswohl nicht nur gefährdet ist, sondern wirklich geschädigt wird? Auch wenn der Stresszustand aufhört? Genau, dass die Entwicklung nachhaltig gestört ist. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz großes Problem. Da beißt sich auch der psychologische Kindeswohlbegriff mit dem gesetzgeberischen Verständnis von Familie. Denn wir wissen mittlerweile aus der Psychologie ganz gut, was in den ersten, bis 2 Jahren, was wir bis dahin versäumt an grundlegenden Entwicklungsfenstern, ist Tätern eigentlich nicht nachvollziehbar. Also wenn du eine schlimme Verwahrlosung in den ersten 2 Jahren einem Kind zumutest, ist es sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass dieses Kind keinerlei Störungsfehler entwickelt. Ne? Andererseits sagt der Gesetzgeber, mit das Höchste, was es gibt, ist der Zusammenhalt der Familie. Und eine Familie soll alle möglichen Hilfemaßnahmen erhalten, bevor das Kind in Obhut, wenn man das in Obhut genommen wird, durch das Jugendamt. Ne? Das Problem ist, dass du in dieser Zeit verlierst. Das heißt, wenn ich jetzt eine Familie, die nicht wirklich mitarbeitet, weil ich mitarbeiten kann, trotzdem 1 Jahr lang unterstütze, dann kann es unter Umständen sein, dass ich tatsächlich Zeit verliere, um das Kind in einer sehr zentralen Phase für das Kind. Ich stelle mir das auch schwierig vor, das von außen festzustellen, wenn Kinder in den ersten 2 Lebensjahren nicht unbedingt körperlich misshandelt werden, sondern auf einer psychischen Ebene sprechen, traumatische Erlebnisse haben, wie man das als Bezugsperson außerhalb der Familie auch überhaupt feststellen soll, um das selbst einzugreifen oder Hilfsmaßnahmen einzuleiten. Wenn die vegan sind, ist das relativ leicht zu beobachten. Also das kannst du an so Sachen festmachen wie Motorik, wie Spracherwerb, wie Empathie und so weiter. Das kannst du bei Kleinkindern eigentlich ganz gut sehen. Schwieriger wird eigentlich, zumindest für mich, weil das auch das Alter ist, mit dem ich am wenigsten gearbeitet habe, ist das Alter zwischen Kindergarten und Grundschule. Da sind die für mich relativ schwierig, weil da auch die individuellen Entwicklungsstadien sehr weit auseinandergehen. Ja, und das macht es mir schwer in diesem Bereich 3 bis 6 Jahre. Da kannst du auch nicht so wirklich viele Testverfahren anwenden. So ab 6 kannst du dann ganz viele Testverfahren anwenden oder spielerische Diagnostik oder so machen. Ne? Aber dieser Bereich 3 bis 6 ist für mich zumindest immer eine besondere Herausforderung, worum es danach geht. Wieder einfacher bei den Jugendlichen, mit denen kannst du sehr gut reden. Ne? Und da ist ja so bitter, wie das jetzt wahrscheinlich für diejenigen, die nicht jeden Tag damit zu tun haben, da manifestieren sich dann auch schon psychische Störungen ganz schön mit den Symptomen, die vorgesehen sind durch die WHO im ICD-10, also dieses Manual, ne, an dem Störungen definiert werden. Heißt, du kannst von außen eigentlich das ganz gut erkennen, wenn es mit kindliches Wohl gefährdet. Schwieriger ist es beispielsweise auch bei Fragen, welches Elternteil soll welche Teile der Sorge haben, wenn beide Kindeltern sich im Wohl nicht schaden. Ja, da wird es dann richtig tricky, weil dann hast du auf einmal 2 Eltern, die beide zur Ausübung der Sorge eigentlich geeignet sind, sich aber nicht einigen können. Und jetzt beide ihr Recht anfordern, das Kind für sich alleine zu haben. Und dann sagt, zu wem soll es? Mir ist gerade zu den Außenpersonen noch eingefallen, man bekommt ja als Außenperson außerhalb der Familie so ein Kind auch relativ gut zu sehen, oder? Wenn ein Kind nicht gerade in der Kritik ist, sondern erst im Kindergartenalter, und ich würde mal jetzt Zahlen an der Hand zu haben, behaupten, dass die Kinder, die in der Mehrheit gefährdet sind, wohl selten alle Betreuungsangebote wahrnehmen, wobei sich die Wirkung von Betreuungsangeboten ja nicht alles unterschiedlich verhält. Dann kommst du ja wahnsinnig gut auf das zu sehen. Also so Kindergärten und Kindergärten. Was ist in dem Nebensatz, was du sagst, wenn ich mal abgeben stellen will? Ich glaube nicht, dass es die Nutzung von Kinderbetreuungseinrichtungen über die Schichten nicht systematisch beteiligt. Ich möchte meinen, dass du im mittleren Bauch der Gesellschaft eine hohe Nutzung der Kinderbetreuung hast, in der Unterschicht sozioökonomisch betrachtet eine sehr geringe Nutzung und dasselbe wieder in der Oberschicht. Ja, das war das, woran ich gerade gedacht habe. So, erst ein bisschen vorteilsbehaftet gedacht und vielleicht unsere Schichten nutzen es weniger und dann ist mir aber eingefallen, hey, im Moment, Oberschicht nutzen es vielleicht auch weniger und dann ging mein Gedankengang so, die Nutzung von Kinderbetreuung wird wohl auch normal verteilt sein. Das war mein Gedankengang. So, das vermute ich, also das ist so das, was ich nicht nur vermute, sondern auch erlebe. Und na gut, was wir in Deutschland haben, ist die Pflicht, an den U-Untersuchungen teilzunehmen. Ne? Also das ist aber auch zentral erfasst, das ist auch ganz gut. In den meisten Kommunen, zumindest hier in Nordrhein-Westfalen, das ist ja in Niedersachsen, meine ich, in Nordrhein-Westfalen, das ist in fast allen Kommunen so, dass frische Eltern, also wenn du gerade Eltern geworden bist, dass dann jemand vom Jugendamt vorbeikommt. Dieser Besuch ist ganz offiziell und ganz klar eigentlich kein Kontrollbesuch, aber es ist zumindest schon ein Besuch, wo man mal ins Gespräch kommen kann und wenn natürlich da massive Missstände auffallen würden, würde das Jugendamt auch tätig werden. Das finde ich sehr gut. Ich bin immer wieder sehr unentschlossen, ob ich eine Kindergartenpflicht für sinnvoll erachte. Das ist schwierig, weil der gesamte Bereich der Jugendhilfe eigentlich, wenn wir jetzt staatstheoretisch drauf gucken, getragen ist von dem Dilemma zwischen, was darf der Staat in der Familie und wofür ist die Familie zuständig. Ich finde das, glaube ich, auch noch von der anderen Seite problematisch. Eine Kindergartenpflicht darf ja nicht über die Qualität der Kinder bestimmen. Ich habe eventuell die Pflicht, mein Kind in so eine Einrichtung zu geben und weiter den Kredit zu geben. Genau, so argumentiert die CSU, deswegen hat sie das Herdgeld eingeführt. Ne? So kann man argumentieren, ja. Ja gut, man könnte ja auch noch die Betreuung in einem in einem Kindergarten so als andere Möglichkeit. Ich glaube, das Licht sollte ein Teamwork, also nee, wenn es nee, das ist Sozialromantik, das ist immer. Also du könntest die Kindergärten noch so aktiv machen. Es gibt diese Leute, die würden ihren Kindern niemals in eine Kita schicken. Mhm. Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, was gegen eine Kita ist. Ich komme aus einer Familie, wo man einfach, da kamen die Kinder in den Kindergarten und Schluss, und Kinder sind nicht anders. Und erst jetzt, seit ich studiere und von einem anderen Umfeld mich bewege, kenne ich Menschen, die sagen, Kindergarten ist nicht richtig gar nicht. Also, deswegen habe ich mir dann nie bewusst Gedanken darüber gemacht, dass man ein Kind da nicht hinschicken kann. Für mich, also meine Mutter war alleinerziehend, insofern war die Kita da wichtig, da ging es aber auch nur bis 12, bei uns am Stein haben wir die Kita jetzt bis 3 bzw. 4 und wir sind auch schon das U3-Angebot in Anspruch nehmen, da wirst du ja im Westen standardweise immer noch doof so angeguckt. Teilweise auch nicht, das ist im Osten ganz anders, über den, wir haben einfach eine, haben das gelernt mit den Kinderkrippen in der DDR-Diktatur, da war das ja gang und gäbe. Aber du würdest, und den Aspekt kommt an nochmal, du würdest niemals die Leute, die ihre Kinder misshandeln, dadurch nur, oder nein, nicht die, die ihre Kinder misshandeln, das ist jetzt in die Kita, aber du würdest eine gewisse Unterklassenschicht ebenso wenig, nee, noch weniger als eine Oberklassenschicht, dazu kriegen, ihre Kinder in die Kita zu stecken, egal wie attraktiv das Angebot ist. Weil du auf einmal auch Mütter hast, die sagen, jeder ist schlechter als ich, weil ich bin die Mutter. Und weil ich die Mutter bin, bin ich die Geilste. Okay, natürlich, gegen die Argumentation wüsste ich im ersten Moment auch nicht, wie ich gegen argumentieren soll. Also mir würde wirklich gar nichts einfallen, was ich da wohl sagen kann. Ja gut. Also dieses Argument ist nicht verhandelbar. Nee, ist es gar nicht. Also das Einzige, was du da nicht sagen kannst, ist, wir sind hier nicht. Das ist sehr sensibel. Weil, ja, weißt du, Sensibilität gibt es nicht so gerade. Aber wenn du ein Kind siehst, das irgendwie verbrannte Hände hat, dann würde ich ganz klar sagen, nee, sind sie nicht. Weil ihr Kind hat die Hände verbrannt. Wenn sie eine Geist hat, dann hätte ich nicht die Hände verbrannt. Da kommen wir gleich zu der Frage, zu einer Frage, die ich noch auf dem Zettel habe. Und zwar, wenn wir gerade bei der Kindesverbrannung sind, bei den meinetwegen verbrannten Händen. In der Definition... Ja, ich kann mir das einfach vorstellen, wegen der Herzkasse von der man nicht spricht. Da kenne ich Verbrennung, aber spannenderweise nicht an den Händen. Unterarme, das habe ich gesehen. Ich habe gerade nicht verbrannt, aber Hände, noch da frag ich mich. Ja gut, ich denke jetzt mal nicht drüber nach, wie man sich an der Herzkasse die Unterarme verbrennt, wenn man nur einen halben Meter groß ist. Nee, das möchte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Da passt aber meine Frage dann ganz gut rein. In der Definition, die ich in der ersten Folge, die ich special aufgetan habe, ist diese auch immer eine Chance. Also man kann ja noch diese immer eine Chance sehen. Wenn ich jetzt sowas höre, so eine Kindesmisshandlung und verletzte Kind, dann fällt es mir da sehr schwer, eine Chance zu sehen. Siehst du die denn noch? Also siehst du in der Kirche des Kindes auch irgendeine Chance? Kann man da überhaupt eine sehen? Eine sehr schwierige Frage. Und da werde ich auch so ernst wie selten. In dem Moment, wo so eine Kindesmisshandlung offen wird, sieht es das Kinder- und Jugendhilfegesetz so, dass es eine Chance ist, den Weg der Familie zu ändern. Über sozialpädagogische Familienhilfen, vielleicht über eine zeitweise in Obhutnahme, eine stationäre Unterbringung woanders und. Ja. Insofern kann es eine Chance werden. Nur, wenn man das jetzt vergleicht an einem System, in dem so etwas gar nicht erst passiert, fällt es mir schwer, eine Chance zu sehen. Natürlich kann man jetzt hier diese ganze alte Schlagwortschiene von was es jetzt unbedingt macht, ist nur härter oder so abfahren. Ich glaube, das stimmt nicht. Ich glaube nicht, dass sich das abhärtet im Durchschnitt, wenn du von deinen Bindungspersonen Gewalt erfahren hast. Ich glaube, dass das Gegenteil war, dass du eigentlich dann oft viel häufiger mit einer Verletzung durchs Leben gehst. Und die Tatsache, dass ich unglaublich oft eben erlebe, dass aus den Opfern Täter werden, spricht für mich dafür, dass die Machtlosigkeit einerseits, die sie erlebt haben, und zum anderen die Verhaltensmuster, die sie als einzige Vorbilder erlebt haben, dann später selbst reflektiert. Und sie werden für Imitationsverhalten vielleicht als Elternteil, wurde mir auch erst klar, ich habe ganz viel mit meinem Sohn jetzt gelernt, als wir eben vor 2 Jahren Eltern geworden sind. Und das fiel mir, ich darf fragen, du bist nicht Mutter, du bist Mutter, ne? Das fiel mir in einer Situation auf, die man sehr gerne auf die Stimme sieht, im Fernsehen positiv darstellt, nämlich das Kind brüllt und du willst es zum Schlafen bringen. Und du singst. Und du singst und du singst und du singst. Und irgendwann, und das ist meiner Frau genauso, bist du völlig überrascht, was du da singst. Und du singst tatsächlich die uralten Dinger aus deiner Kindheit, die du davor und Jahre und Jahrzehnte lang nicht mehr präsent hattest. Und da wird mir klar, wie übermächtig, oder wie wirkmächtig die Imitation des erlebten Elternverhaltens ist. Ja, ich stelle mir das auch total krass vor. Ganz oft merkt man ja erst später, welche Verhaltensweisen man selbst im Erwachsenenalter, wenn man keine Kinder hat, von seinen Eltern hat. Ja. Kleinigkeiten oder auch größere Kleinigkeiten. Irgendwelche Macken. Deswegen wusste ich, dass bei den Piraten, die fand ich auch im Interview ganz gut. Was für eine E-Mail, wie heißt die denn in echt? Ich bin mal so eine Piratin aus Berlin, die irgendwann dann so ganz politisch korrekt aufgedrückt hatte, wenn ihr mal Kindern schlafen, da sind welche, denen auch fünf kleine Negerlein singen, ne? Und dann alle so, nein, auf keinen Fall, ey, fünf kleine Negerlein, hallo, wir sind doch keine Rassisten und so. Und dann habe ich getwittert, glaub mir, du wirst alles singen, was dir dann gerade durch den Kopf geht. Und zwar wirklich alles. Und kam, ey, wie kannst du sowas sagen und so. Und dann sagt, ja, und weil ich gestern 3 Stunden am Bettchen meines Sohnes verbracht habe. Und woher weißt du, dass du es nicht tun wirst? Ja, nee, so kannst du jetzt ja auch nicht. Und so, ne? Da denkst du, ja, das ist so einfach eben nicht. Aber wir sind von einer Krisen- und Gelegenheitsfrage weggekommen. Ich glaube, dass es Kinder gibt, oder Menschen, oder wieder Menschen, dass es Menschen gibt, die an so etwas wachsen können. Ich glaube aber nicht, dass es notwendig ist oder gut, um daran wachsen zu können. Ja, auf jeden Fall. Das hat mich nämlich auch beschäftigt, als ich mich vorbereitet habe und App-Threads gelesen habe, dass ich einfach erstmal überhaupt gar keine, also diese Chance dann aus dieser Krise rauszukommen und in der Familie, das erstmal so gar nicht als Chance begriffen hat, weil die Verletzung nicht schon passiert. Und das ist ja eine Sicht, die in der Psychologie stark aus der Psychotherapie kommt, aus diesem Gedanken des Ressourcenorientierten. Also, und die Sicht unterstütze ich auch nachhaltig, nämlich zu sagen, nicht was ist hier dann alles schlecht, sondern was kann das Gutes machen. Der Rückschluss ist aber falsch. Also das heißt, man kann natürlich sagen, auch in so einer Entfremdungssituation können in der Kind-Eltern-Beziehung positive Sachen ablaufen. Also kein, auch das ist so ein falsches Klischee, kein Kind oder die wenigsten Kinder, also nicht kein, aber die wenigsten Kinder, die misshandelt werden, werden nonstop misshandelt. ne? Viel komplexer. Und natürlich kann man auch in so einer Situation gucken, was funktioniert denn hier? Ne? Was funktioniert und was, wie müssen sich die anderen Sachen ändern, damit die auch funktionieren können? Das ist ein guter Ansatz dann, wenn ich eben in dem System etwas verändern will, ohne andauernd anklagend mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Was übrigens niemanden in der realen Arbeit weiterbringt. Ja, das sind Sachen, die mache ich immer ganz gut in populistischen Kreisen. Das kann auch ein Richter machen, da gehört es hin. Aber in der konkreten Sozialarbeit bringt das selten was, wenn man mit den Fingern auf die Leute zeigt und sagt, wie war es das alles so, wie war es das so. Da macht dieses ressourcenorientierten Sinn. Die Übersteigerung dahingehend zu sagen, eine Krise ist immer eine Chance und eine Chance ist ja was Gutes. Und das dann zu überschützen, ist aus meiner Sicht Unsinn, weil da der Schluss fälschlich nahegelegt wird, also ist es besser, wenn ich eine Krise gehabt habe. Weil dann habe ich eine Chance mehr gehabt. Und da sage ich einfach, nee. Ich habe in dem Abstract von, das ist fantastisch, zwei Abstracts gelesen, zu denen ich dich noch was fragen will. Und zwar zum einen sollte in einem Forschungsprojekt die Enge der Beziehung zwischen Heranwachsenden und Eltern gemessen werden. Und das ist ein Abstract. Da würde mich interessieren, was für Messverfahren man denn überhaupt anwenden könnte, um die Enge einer Beziehung zu messen. Und wie ich mich richtig vorstellen. Bist du dir sicher, dass da Beziehung und Bindung sind? Ich meine, da stand Beziehung, aber ich kann gerne nochmal nachgucken und im Nachklang des Interviews das nochmal aufpassen. Also Bindung ist eine besondere Art der Beziehung. Ja, man kann sagen, wir haben viele verschiedene Beziehungspersonen, Kinder haben viele verschiedene Beziehungspersonen, aber einige davon haben eine besondere emotionale Bedeutung, eine besondere emotionale Tiefe. Und das nimmt man dann eben Bindung. Ne? Und es gibt Verfahren unterschiedlich. Beispielsweise gibt es für Kleinkinder den Strange Situation Test nach Bowlby. Das ist, das müsste ein Psychologe auch lernen. Wahrscheinlich, ne? Das ist dieser Test. Kleinkind kommt mit Mutter in einen Raum rein. In diesem Raum kommt dann eine fremde Person. Die Mutter verlässt den Raum und es wird geguckt, wie reagiert das Kind auf die Trennung, lässt es sich aufs Spiel mit dem Fremden ein und wie reagiert das Kind, wenn die Mutter wiederkommt. Oder fand ich die YouTube-Videos, die es dazu gibt, ganz aufschlussreich und auch ein bisschen gruselig, das unsicher gebundene Kind, die sich versucht hat, selbst zu töten. Das kann man sich auf YouTube angucken, die Videos zu sehen. Okay, genau, das war wie schon die Goldie mit Vornamen die Mary Ainsworth und keine Ahnung, auf jeden Fall Ainsworth und Goldie sind halt die beiden Schreiber. Also das ist so eine Sache. Dann kannst du natürlich viel kritisch über dieses Bindungs-Beziehungsverhalten sehen. Ne? Du kannst bei älteren Kindern gibt es wunderbare Fragebögen, also sobald Kinder lesen und schreiben können, wird die pädagogische Arbeit in dem Bereich deutlich einfacher, weil du denen dann Fragebögen geben kannst, wo dann eben Zuschreibungen drin sind für sich, zu ihren Eltern, zu anderen Personen und so, an denen du ganz gut klar machen kannst. Wer hat welche Beziehung, welche Bindung. Was ich gerne mache bei Kindern, allerdings nicht im klassischen Sinne, ist die Familie in Tieren. Das ist ursprünglich ein projektives Testverfahren mit psychoanalytischer Fundierung. Das heißt, du sagst den Kindern, mal doch mal deine Familie als Tiere. Und dann mal wieder Familie als Tiere. Und die klassische projektive Art wäre jetzt zu sagen, guck mal hier, ich nehme einfach das Bild vom Kind weg und deute dann munter drauf los. So mache ich es nicht, sondern ich mache da so eine Mischform drauf, ich lasse sie erst malen und frage dann, okay, was ist das jetzt mit dem Tier und erklär mal, wieso hast du eigentlich, weiß ich nicht, den Papa, das kann ich tatsächlich mal. Warum hast du den Papa als den Löwen gezeigt? Nee, das ist ja nicht Panther, glaube ich. Warum ist der Papa ein Panther und die Mama ein Pferd? Ne? So. Und das sind natürlich teilweise Aussagen, wo du merkst, die haben sich ja nicht groß was beigedacht oder die sollten jetzt hier einfach eine Familie in Tieren malen. So, ne? Und sie können ein Pferd malen. So. Oder du kriegst in dem Fall tatsächlich, naja, weil ein Panther setzt sich ja auch ein Pferd auf und schlägt das immer mit der Katze. Und das war ja doch Katze und Mama auch so. Und ich, oh, wunderbar. Übrigens, für die Leute, die ganz interessiert sind, wie ich über diese Thematik rede, ne? Ich will das ja alles nicht geregelt und runterreden. Aber ich bin auch der festen Überzeugung, dass mit Pseudo-Betroffenheit keinem Betroffenen geholfen ist. Geholfen wird dadurch, dass man den Leuten hilft und nicht dadurch, dass man andauernd betont Schwindel haben und mit in Beinen ausbricht. Tippfälle, die würden wir echt animieren. Das ist die Minderheit. Aber auch da helfe ich den Kiddies, wenn ich denen helfe, dann dadurch, dass ich professionell und nicht dann das Ganze darstelle und Schlussfolgerungen ziehe, eher als dass ich ein Gutachten mache, das nur so sieht von persönlicher, emotionaler Betroffenheit und dann leicht abgeschaltet. Da haben wir eine Wunschfrage zu, und zwar von dir. Okay. Der möchte nämlich von dir wissen, wenn du so ganz nah an diesen Fällen bist und du merkst, du kommst nicht weiter, du kannst da nichts draus ziehen, du kannst dem Kind im schlimmsten Fall sogar gar nicht helfen. Wie schaffst du es, dich da abzugrenzen oder zieht man sich dann zurück? Also es geht ein bisschen in Richtung Selbstfürsorge in so einem Beruf. Kann ich sagen, wie ich das mache? Ich habe meine Prämissen geändert und bläue die auf jeden Praktikanten und jeder Mitarbeiterin aufs Neue ein. Wir retten nicht die Welt. Und wir machen die Welt nicht zu einem besseren Ort. Und wir können nicht alle retten. Das sind für mich so drei Credos, die ich habe. Die hören sich auf den ersten Blick sehr hart an und dann erkläre ich genauer. Wenn wir unseren Job gut machen, verhindern wir idealerweise Schlimmeres. Wenn wir unseren Job gut machen, wählen wir zwischen den schlechten Optionen die beste aus. Weil wir sind in einem Bereich unterwegs, der nicht gut zu machen ist. Und deswegen, ich glaube, das fällt dem Psychologen noch mal einfacher als dem Sozialarbeiter, weil der Sozialarbeiter mehr Veränderungsanspruch hat. Oder zumindest die, der Sozialarbeiter, mein Freundeskreis. Das ist schon strukturell ein bisschen anders zwischen Psychologe und Sozialarbeiter. Und dann ist das einfach anders für dich. Also es ist nicht so dieses, ich hatte hier letztens einen Fall, wo danach meine Praktikantin sagte, aber sag mir, dass wir gucken, dass wir machen, dass es gut geht. Und ich dachte, nein, das ist gelogen, das machen wir nicht. Okay? Wir gucken nur, können wir Schlimmeres verhindern? Und welche von den schlechten Optionen ist die beste Option? Denn das, was passiert in der Vergangenheit, das soll ich machen. Und das kann niemand rückgängig machen. Es können vielleicht gute Therapeuten verlieren, in Teilen auffangen, aufarbeiten, in eine Wege lenken. Und in dem Sinne nehme ich für mich persönlich sehr, sehr selten das mit. Das sind dann schon Fälle, die einfach auch nochmal vielleicht ganz anders sind, ja, als andere Fälle, ne? Die dich dann berühren. Weil sie besonders brutal sind, aber weil da Sachen teilweise dabei sind, wo du denkst, okay, das überrascht mich jetzt aber schon sehr. Ja. Aber es ist auch ein Stück weit eine andere Wirklichkeit als deine eigene. Das ist das, was dann die zweite Sache, die ich meinen Leuten immer einschärfe. Bitte vergleich niemals, niemals die Verhältnisse, mit denen wir zu tun haben, mit denen, in denen wir aufgewachsen sind. Dann verlieren nämlich alle maximal. Ihr verliert, weil ihr euch mit irgendwem solidarisiert, der nicht ist wie ihr, und die anderen trainieren, weil ihr sie an einem Werterahmen vergleicht, in dem sie nicht aufgewachsen sind. ganz andere Voraussetzungen dann auch mit drin. Genau. Ja. Und da finde ich, ist die Aufgabe eines guten Diagnostikers, einfach immer wieder ganz neu zu gucken, wo sind wir, und nicht irgendetwas als selbstverständlich anzunehmen. Das führt dann dazu, dass man, und das weiß ich, ich habe mit meiner Frau, die Sozialarbeiterin, ist lange Jahre zusammengearbeitet, das führt dazu, dass ich oft Sachen frage, die Leute einfach nicht fragen würden, weil sie davon ausgehen, dass wir schon so gewesen sein. Ne? Und so eine konstruktive Wirklichkeit auch dann. Wird schon so, war bei mir so. Ja, so bei der, ja genau, bei basalen Sachen, keine Ahnung. Was geht dann wie ich mit jedem Tag? Ja, die Frage muss ich schon aufatmen. So nachdenken ist logisch, aber. Ja. Wenn du davon ausgehst, dass es keine Selbstverständlichkeiten gibt, dann näherst du dich dem ganz anders. Und wenn du dann nicht wertest, sondern ich glaube, ich frage sehr neugierig nach, dann kriegst du teilweise auch fast überraschend ehrliche Antworten. Dann kriegst du auf einmal die Aussage, ja, ich habe das irgendwie klar. Ne? Dann sagst du, aber mit der flachen Hand oder mit der Faust? Dann sagen die alle erstmal mit der flachen Hand. Warum? Warum mit der flachen Hand? Das ist blöd, wenn sie ausholen, dann beißt sich doch die Faust. Ne? Oder nicht? Ne? Also da einfach mal gucken. So ein bisschen aus der Gesprächsroutine auch rauskommen. Ja, also viele, gerade die länger mit psychischen Disziplinen haben, haben natürlich das Problem, oder für sich den erscheinbaren Vorteil, aber natürlich das Problem, dass die Gespräche von Leuten kennen und wissen, was Psychologen, Sozialarbeiter, Streetworker, Fallstelle, Kräfte im Jugendamt und so weiter hören wollen. So, und da finde ich wichtig, nicht provozieren und nicht provozieren willen, aber authentischer Fragen zu stellen, die den Jugendlichen dann auch, also ne, gerade bei Jugendlichen, dann nochmal rauslocken aus der Decke. Ich hatte ein Mädchen zum Beispiel, das hat sich die Arme komplett aufgerissen. Ne? Was so ein Mädchen an Fragen eigentlich nicht mehr haben kann, ist, wieso machst du das? Oder noch schlimmer, wieso lässt du das denn nicht? Fragen. Ne? Fragen, über die wir ins Gespräch gekommen sind, war, womit hittest du denn? Weil das sieht ganz schön sauberes Ritze, die du da hast. So, wie schaffst du das so zu ritzen, dass du nicht zu tief bist? Weil du nicht, aber sehe ich das. So, ne? Und dann komme ich in ganz andere Gespräche rein. Ja. Für den Außenstehenden, wenn man dann, wenn ich dann auf die Protokolle lese, ab und an makaber zynisch wirken, aber die funktionieren. Und das ist für mich das Entscheidende. Ja. Ich habe noch einen Abstract mit einer Frau. Ja. Und zwar wurde in diesem Abstract geschrieben, beziehungsweise die Frage aufgeworfen, ob Eltern, wenn sie sich von dem Partner trennen, also dem einen Elternteil sich vom anderen trennen, die Investition in die Kinder nachlässt. Und dass man erst den Partner verlässt und dann irgendwie auch die Kinder und dadurch die, wir haben jetzt explizit Bildungsinvestitionen genannt, aber auch die allgemeine Investition in die Kinder nachlässt. Das konnte ich mir nicht so richtig vorstellen, also emotional schon, damit man das kann, aber wie kann man denn die Bildungsinvestitionen in die Kinder trotzdem verstehen? Gut, du kannst das unterhaltlich sein. Also fängst du also halt... So als ökonomische Investition. Beispiel. Ja, du kriegst dann halt nicht dabei, die Unternehmensmittel mit zusammen. Kann ich mir vorstellen, ja, ich kriege ja nur die Fälle mit von Trennung, wo die Kindeltern sich nicht einig. Das heißt, den Fall, der ja im Normalfall sein wird, ihr Paar trennt sich mehr oder minder persönlich unterm Strich, kriege ich ja gar nicht mit. Ist ja nur die mit, wo es dann von sich geht. Ja. Wird wahrscheinlich auch normal vertreten sein. Weiß ich nicht. Das würde mich wirklich mal interessieren. Ob Menschen aus bestimmten Schichten öfter vor Gericht landen als andere. Ja, ich überlege gerade, ob mir eine Studie dazu einfällt. Aber Milieu und Kriminalität, da müsste es eigentlich was zu geben von hier in den Kriminalen. Nee, das ist ja nicht bei Kriminalität. Ne? Es geht ja einfach darum, dass beide Eltern sagen, ich will das Kind. Ach, du meinst speziell auf Sorgerecht? Genau. Ich hätte so gedacht, wenn es das eine gibt, vielleicht würde das mit erwägen. In welchem Fall? Denn in den Kriminalitätsstudien wird ja immer nur erwägen, ja, nein. Also, ist vor Gericht gelandet oder nicht? Strafrechtlich oder nicht? Und wenn man sich den Datensatz angucken könnte, ich verstehe das nicht mehr. Kann es durchaus sein, dass da ein Item vor Gericht aufgrund von Sorgerecht das glaube ich nicht. Ich habe im Rahmen der Familienrechtssachen, dass viele Sachen unterm Strich nicht wirklich gut ausgeleuchtet sind. Also dann, wenn es in Strafsachen eingeht, ja, dann schon. Ja. Den habe ich ja zum Beispiel nicht am Lied. Also die Fälle mit, das darf sich der Hörer auch nicht falsch vorstellen. Ich kümmere mich ja nicht um die Frage. Straffälligkeit. Ne? So. Das heißt, ich habe beispielsweise auch Fälle, wo zwar sexueller Missbrauch im Raum steht, aber es ist nicht meine Aufgabe, da irgendwie den Strafprozess mit zu gestalten, sondern nur die Frage, soll ein Kind Umgang zu dem Elternteil vielleicht trotzdem haben oder nicht. So, das ist auch eine Sache, die Leute oft sehr fest zu verstehen oder anders. Ganz viele Fragen ich dann in irgendeinem Fall so ja, und war der Onkel da? Ne? Hat der diese Vergewaltigung? Und in den Zivilprozessen, den ich mich ja bewege, kann ich mir erlauben, und das erlaube ich mir auch zu sagen, das ist für mich irrelevant. Und inzwischen ist es für mich irrelevant, ob er die Vergewaltigung hat oder nicht. Entscheidend ist, hat sie für sich eine Vergewaltigung erlebt. Und das ist etwas völlig anderes als den Strafrechtsstreit. Das hört sich jetzt nach Krümelkackerei an, kann aber sehr, sehr wichtig sein. Ich hatte mal einen Fall, da ging es um ein Kindergartenkind, das behauptete, ein Mitglied der Familie habe ihm ein Kochlöffel, also ein Mädchen, ein Mitglied der Familie habe ihr einen Kochlöffel in die Scheide getrieben. Ne? Und dabei masturbiert. Und die Aussagen, weil einfach zu kurz gegangen war, von der Kleinen waren so widersprüchlich, dass überhaupt nicht abzuschätzen war, hat das jetzt wirklich stattgefunden oder hat die das nur so stark imaginiert, hat die das woanders gesehen. Nur man weiß, Kinder in einem gewissen Alter können nicht unterscheiden zwischen dem, was sie selbst erlebt oder dem, was sie gesehen haben. So, dass ich das am Strich sagen musste, weiß ich nicht. Das ist aber irrelevant. Weil die Kleine hat das sicher auch real erlebt. Ja, und nur darum geht es ja in deinem genau. In deinem Fall. Genau, ne? Und im Strafrecht wäre es erlebt. Ja, dann sind wir alle ganz gut. Ja, gibt es etwas, was du den Gehörigen und Hörern noch mitgeben hast? Wenn wir bei diesem Gebiet sind, wenn ihr in eurer Umgebung zwei Sachen müssen sagen. So ein Missbrauch passiert meist innerhalb der Familie und nicht außerhalb. Nehmt eure Kinder, nehmt Aussagen von Kindern ernst, die in die Richtung gehen, auch wenn das nicht wieder der Familie geht. Ja, so. Das ist nämlich in der Minderheit der Fälle der Typ mit dem schwarzen Wagen in der die Kinder einlockt und zugeben. Die gibt es auch, aber das ist die deutliche Minderheit. Und das andere, was ich jetzt sage, oder das wird den einen oder anderen Zuhörer verwundern, schaut hin. Und zwar schaut dahin, wo Sachen wirklich bleiben. Also ich kann diesen Schau-hin-Hashtag teilweise nicht mehr haben, weil der ja mittlerweile genutzt wird für jeden kleinen Typ. Ja, so. Und dann kriegst du mit, dass Kinder in Miethäusern misshandelt werden, Die Nachbarn hören schreien, die Nachbarn hören wimmern, hören es dann leise. Und diese Nachbarn regen sich dann mal später über irgendwelche Sachen auf, weil irgendwer irgendwo nicht ist. Also, wenn ihr das Gefühl habt, in eurer Nachbarschaft läuft, was gibt's? Hallo? Also, ich höre dich nicht. Okay. Das ist ein hier in der Leitung, das ist auch. Vielleicht muss ich noch was machen. Also, ich will es trotzdem nochmal ausmachen. Also, wenn ihr das Gefühl habt, da könnte was in eurer Nachbarschaft schief laufen, passt euch ein Herz, sprecht eure Nachbarn an. Oder ruft uns dafür wirklich beim Jugendamt an und sagt es ganz offen, wie es ist. Ihr habt keine Ahnung, kann sein, dass da gar nichts dran ist, es ist euch peinlich, aber ihr wollt das auf jeden Fall weitergeben. Und 95% der Jugendämter werden uns diesen Anruf danken, auch dann, wenn gar nichts dran ist. Okay. Aber das Problem ist immer noch, dass über viele Sachen, gerade im Bereich der Handlung, geschrieben wird. Den Teil schneide ich dann raus. Sebastian, vielen Dank für dieses interessante Interview. Ja, sehr gerne. Und wenn jemand Fragen hat, dass Sie gerne nachhaken, das ist auch ein Bereich, wo ich gerne ins Gespräch gehe und wo es einfach auch keine einfachen Lösungen gibt. Dann werde ich meine Homepage und meinen Twitter-Account in den Hörerinnen und Hörern in den Blog werfen. Dann gucken Sie, wie Sie mich erreichen können. Gerne. Okay, bis dann. Vielen Dank. Jo.